Abschnitt 17 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Oberton. Der Kalvarienberg. Um den Bozener Kalvarienberg, der in sommerlicher Mittagshitze schlafen möchte, knallt das Feuer der Gebirgsinfanterieübung. Blaue Kaiserjäger klettern den Weg entlang, und ein dünner Offizier, der lieber in Wien wäre, erklärt ihnen den Zweck des Manövers. In 14 weißen Stationshäuschen zieht sich Christi Passion den Berg hinan und entfaltet sich das Drama des Schmerzensmannes. Er steht vor Pilatus, wird gegeißelt, mit Dornen gekrönt, gekreuzigt. Der Welt zur Erlösung und um Frieden den Menschen zu bringen auf Erden. Die oberste Station heißt Christus der Quell der Gnade und stellt einen Heiland dar, aus dessen Brust das Wasser fließt. Zu diesem Zwecke steckt eine Brunnenröhre in seiner nackten Brust und aus dieser Röhre springt das klare Bergwasser und fällt in großem Bogen in einen marmornen Trog. An dem Trog aber steht eine Bäuerin und wäscht die Hemdlein ihres Kindes mit dem himmlischen Gnadenwasser und in aller Unschuld. Vom Himmel herab blickt die Sonne brennend ernst und vermerkt mit ihrem großen Auge alles. Die Kinderhemdchen, die Welterlöser und die K&K-Infanteriegewehre, Modell M95. Und sagte noch niemandem, was sie dazu meint. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jesse Dessauslo, 2024.